Was ist mit den Leuten? Hey, was ist mit den Leuten? Ja, was ist mit den Leuten? Hey, was ist mit den Leuten?